Anstoß zur ersten Partie des 18. Spieltags ist um 20.30 Uhr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice wird Ihnen präsentiert vom Tanzcafé Merlin in Mayberg-Orschweier. Genießen Sie schöne Stunden in Badens größtem Wohnzimmer. Mehr Infos unter www.disco-merlin.de. Staus und Behinderungen A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Rastatt Nord und Karlsruhe Süd. 2 Kilometer Stau und da hat sich jetzt auch noch ein zusätzlicher Unfall ereignet. Der linke Fahrstreifen ist blockiert. Außerdem haben wir die A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen 3 Karlsruhe und Pforzheim West. 4 Kilometer stockender Verkehr. Das war's allen unterwegs. Gute und sichere Fahrt. Schönen Start ins Wochenende. 10 9 8 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Scoot Down. Ist nicht wahr, das ist ein Ding. Radio an, ich glaub ich spinn. Vertraute Stimme, geiler Flair. Charlie 2000 ist on air. Gib uns dein Killerprogramm wie bisher. On the run now, running after somebody. You gotta get to somehow. I think you got to slow down before you stop to move ahead. I think you're headed for a breakdown, so be careful not to show head. You really don't remember. Was it something that he said? All the voices in your head calling Gloria. Something that he said, all the voices in your head. the hits you want to hear. Back City. It's on your tongue. The hits, the hits, the hits, the hits. Playing all the hits. Endless radio. Fantasy sound entertainment. Let me hear you just keep on calling. Wir unterbrechen dieses für etwas Werbung. Zurück zur Werbung! Also, Klimaanlage, CD-Radio-Soundsystem mit MP3-Funktion, Einpackhilfe hinten, elektrisch anklappbare und beheizbare Außenspiegel, Geschwindigkeitsregler und Begrenzer, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, LED-Tagfahrlicht. Da kann einem schon mal die Luft wegbleiben. Bei Citroën gibt es jetzt unzählige Extras inklusive. So sparen Sie zum Beispiel beim Kauf eines Citroën C3 Selection ganze 3.000 Euro gegenüber der UVP. Extravagant für ultra günstig. Nur bei teilnehmenden Citroën-Partnern. Citroën. Kreativtechnologie. Egal, wie Sie zur Raiffeisen Kinzigtal kommen, Hauptsache Sie kommen. Gute Biere und schöne Weine, fruchtige Säfte, regionale Mineralwässer und richtig feine Lebensmittel aus unserer grünen Theke. Raiffeisen Kinzigtal. Grenzenlos regional. Abheben zu Tiefspreisen. Nur bis Sonntag. 2 Millionen reduzierte Tickets schon ab 33 Euro. Jetzt buchen auf germanwings.com. Atemberaubende Revuen gibt es nicht nur in Paris, sondern ganz in der Nähe. In Kir Villa im Elsass erwartet sie der Royal Palace. Zusammen mit dem Lido und dem Moulin Rouge in Paris gehört er zu den 3 bedeutendsten Kabarets in Frankreich. Glanz, Glamour, Show und Akrobatik in der internationalen Music Hall Royal Palace. Unsere neueste Showproduktion der Superlative? Farouche. Auf Wunsch auch mit Sternemenü. Info und Buchung jetzt auf royal-palace.com. Jetzt durchstarten zu guten Schulnoten mit skoyo.de, Deutschlands Nummer 1 Lernplattform. Mathe, Deutsch, Englisch für die 1. bis 7. Klasse mit garantiertem Lernerfolg. skoyo.de, lernen wie ich es will. Wir fangen früher an, lassen unseren Kaffee stehen, machen keine Mittagspause, dafür alles richtig, gehen später nach Hause und alles nur, damit es auch fix geht. Fix, Ihr Stuckateur der Region für Wärmeschutzputz, Trockenbau und energetische Gebäudeoptimierung. Fix, bestes Handwerk, alles aus einer Hand. www.fixgmbh.de. Wir bringen's auf den Punkt. Das Chicken. Lecker. Die Gurke. Frisch. Das Angebot. Wow. Das Roasted Chicken Sub für nur 2 Euro. Jetzt bei Subway. Eat fresh. Nur in teilnehmenden Stores. Hitradio Ohr präsentiert die Kultnacht der Nahalla Nelram am 8. Februar um 20.11 Uhr in der Turn- und Sporthalle Kelmalen mit großem närrischen Programm und der Band Music for You. Alle Informationen unter www.nelram.de. Viel Spaß beim Feiern, wünscht die Sparkasse Kelhanauer Land. Wow, knackig. Unser Wow-Sub für nur 2 Euro. Jetzt bei Subway. Eat fresh. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, Freitag ist Codex-Tag. Hallo Nachtschwärmer. Heute heißt es Maskenball. Zieh deine Maske auf und feiere hemmungsloser als je zuvor. Ohne Konsequenzen? Fragezeichen. Eine Ballnacht voller Schick und Geheimnis. Von Crow bis Sido. Jede Maske bekommt 10 Euro Bonusverzehr bis 23.30 Uhr. Heute Freitag im Codex. Ja. Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag heißt die Überschrift läuft. Einfach läuft. Yeah. Läuft, läuft, läuft. Rufe Codex läuft an der Kasse und du bekommst Bonusverzehr. Je früher du einläufst, desto besser wird es für dich. Desto mehr Bonusverzehr gibt es. Bis 22.30 Uhr gibt es 15 Euro Bonus für Codex läuft. Bis 23 Uhr noch 10 und bis 23.30 Uhr noch 5 Euro Bonus. Einfach in der Kasse rufen, Codex läuft. Mehr Infos unter codex-club.de. Die Puppen tanzen lässt, ist gewaltig der Bär los. Das ist genau der Rhythmus, wo jeder mit muss. Oh, kann schlimmer werden. Maul halten! I'm your DJ. Are you ready? Yeah. Ich hab dieses Gefühl, das wird hier heute ein Riesending. Das ist die Party des Jahres, ja, das sagt mir mein Instinkt. Heute

Tatze auf der Haut, so wie ein Liebes-Tattoo. Action. When you have this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. They watching us. All eyes on us. They watching us. All eyes on us. They watching us. Atemlos durch die Nacht. Spür was Lieben mit uns macht. Atemlos, schwindelfrei. Großes Kino für uns zwei. Wir sind heute ewig, tausend Glücksgefühle. Alles, was ich bin, teile ich mit dir. Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich. Komm, nimm meine Hand und geh mit mir. The action. One more time. Constant music in the air, good vibrations everywhere, sharing all the good sounds on your radio. We'll be right back. Fête Le Grand. Ha! 19:32 Uhr, kurz nach 7:30. Hallo Nachtschwärmer, willkommen. Und nun Bühne frei für einen Mann, dessen Witze nie alt werden können, weil sie es immer schon waren. Des Wahnsinns fette Beute. Sie bevorzugen den Ausdruck mental total daneben. Die doofe Witze-Ecke. Ja, die erste doofe Witze-Ecke für heute. Immer so um 6:30. Warum schauen sich Frauen Pornos bis zum Ende an? Weil sie denken, am Schluss wird geheiratet. Ja. Oder auch nicht. Ja, genau. So, jetzt kommt das Gegenstück. Was ist der Unterschied zwischen Joghurt und einem Mann? Joghurt hat Kultur. Oh ja, so ist es. So, meine Damen, ich hoffe, ihr seid jetzt zufrieden. Hier ist der Power 1 frei ins Wochenende. Abgefahren, krass. Oh, abgefahren, geil. Das ist sowas von abgefahren. Das reißt es raus. Ja, sehr gut. Es ist Showtime, Showtime, Showtime, Showtime, Showtime, Ruhe, so besonders war er auch nicht. Die Besseren kommen später. Ja, göttlich, ja? Paul Kalkbrenner. Und Alligator, sagen wir immer, ja. Ja. Dann wird es rote Rosen regnen. Willst du mit mir Drogen nehmen?

kann auch so eine Chromaske sein, Faschingsmaske, was auch immer. Heute, Freitag im Codex. Da, da, da, das geht ab. Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen heißt die Überschrift Läuft. Ganz einfach, läuft, läuft. Die Party läuft, Techno läuft, Deep House läuft, Minimal läuft, 90er läuft, House läuft, Rock läuft, Pop läuft. Im Codex. Das ist das Codewort. Rufe Codex läuft an der Kasse und du bekommst bis 22.30 Uhr 15 Euro Bonus, bis 23 Uhr noch 10 Euro und bis 23.30 Uhr noch 5 Euro. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Dann gibt es noch eine Aktion. Morgen Doppelkicker läuft. Bestelle einen Longdrink mit Sonnenbrille auf der Nase und du bekommst deine Bestellung verdoppelt. 2 für 1, das ist ja super. Party auf 3 Floors läuft morgen. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow. Wow. Wow. Mach dir jetzt bloß keine Hektik. Rein. Hast du Bock auf geile Musik? Yeah, dann schalt dein Radio endlich ein. Na na na mehr. Charlie 2000, er wirkt wie Medizin. Charlie 2000, komm gut, gut, gut, gut. Charlie 2000, er kriegt dich wieder hin. Aber ganz klar, jetzt habe ich mich warm gelaufen. Jetzt geht's richtig los. Jetzt geht's los, Arena

Jetzt mal live. Ah, Nachtschwärmer. Die Helene Schneider und Tsunami ist ja gerade so der absolute Hit. Animals auch. Jetzt, wie bringen wir das auf einen Nenner? Ich habe da eine Idee. Da wollen wir was testen. Rückstoßverdoppler einschalten. Der Powermotor von Radio Ohr. Attention, attention. We're taking over. Nachtschwärmer Spezial. finde das so geil. Ist das nicht geil? Sagst du, das geil ist? Das ist sowas von geil. Geil. Leider geil. Okay. This is a sound of all. Party! Wanna hear it right now? Radio Dröhnung. Was ist denn hier los? Ich steh drauf. Move your body to be alone. Shake your body to sing a song. DJ's on the microphone. This is the beat, come on, come on. Größter Damenschuhverkäufer, wie sieht's aus? Warst du weg wieder einen trinken, hä? Ey, Doofkopf, es ist Zeit für den Bandi-Schlachtruf. Bring mich nicht durcheinander hier. Du bist im Showbusiness, da brauchst du weder Talent noch Verstand. Danke. Freitag, Hitradio. Do you want it? Do you really want it? Ich renn durch mein Leben wie ein Loch auf Heuwein. Ein Hund

und dass das ein bisschen noch besser wird. Ja. Wer Codex läuft beim Eintritt zahlen Ruf, bekommt bis 22.30 Uhr 15 Euro Bonusverzehr. Yeah. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Wow. Wem es bis 22.30 Uhr nicht reicht und er kommt vor 23 Uhr oder sie, der bekommt noch 10 Euro Bonusverzehr. Und bis 23.30 Uhr gibt es noch 5. Ja, super. Und dann gibt es noch andere Aktionen am Morgen. Doppelticker läuft, Doppelticker. Und Sonnenbrille im Club, Fragezeichen, leider geil. Bestelle einen Longdrink mit Sonnenbrille auf der Nase und du bekommst deine Bestellung verdoppelt. 2 für 1, das ist super. Party auf 3 Floors morgen. Ab 18, samstags immer. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Jeden Tag freue ich mich so drauf, denn durch dich lebe ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und gar high. Die ist cool und so schräg, ich bin immer dabei. Hey, Charlie, du ziehst mir runter bis in den See. Seid ihr noch da, Nachtschwärmer? Willkommen! Aber hallo, wen haben wir denn da? Jetzt kommt der grelle Wahnsinn! Wer stinkt hier nach Knoblauch? Charlie! Wahrscheinlich nicht von dieser Welt. Ja, die haben sich, die Master Blaster haben sich den 80er-Song genommen. How old are you? Ha, das war damals auch ein Knaller.

Immer holde Partystimmung hier am Freitag bei Hitradio. Bei euch auch nach Schwärmer, ich hoffe doch. Der Einzige, der ein bisschen eintrübt, ist immer dieser Schuhverkäufer, aber der ist schon weg. Der holt jetzt ein Sixpack. Oh, das wird was wieder werden nachher. Die doofe Witze-Ecke. Ja, unser Freund und größter Schlagersänger aller Zeiten, der Herr Wendler, kommt auf die Bühne, aber nur eine einzige Frau sitzt im Zuschauerraum. Geistesgegenwärtig sagt er, heute singe ich nur für dich, Baby. Dann sagt, ruft sie zurück, dann aber schnell, ich muss hier noch sauber machen. Zwei Frauen unterhalten sich auf der Straße. Die eine sagt, denken Sie mal, Frau Nachbarin, meine älteste Tochter ist jetzt in einem Freudenhaus. Ach, sagt die andere, ja, das war immer schon ein lustiges Kind. Ja, die Party heizt sich an hier. Oh, mal auf die Mails schauen. Guten Abend. Ich wünsche mir Panda Bär von Markus Becker. Lieber Michael, das habe ich nicht. Und dann, Achtung, 6.2. Schnurren im Prestige. Mit Markus Becker. Aha, deshalb. Rohe! Rohe hier! Das nimmt kein Ende. So gut waren die doch gar nicht. Die kriegen sie nicht mehr, jetzt ist aber Ruhe. Ja, das ist halt der Freitag, hier ist lustig. Holding, copyrighted lyrics, so they can't be stolen. If they are fat, don't need a police.

Oh, wie sich das anfühlt in deinem Gesicht. Oh, ich werde ganz wuschig, oh, sagt man hier, glaube ich. Ja? Und die Haare, no. Der Geruch ist sauber und fresh. It's like a Canadian Blumenwiese. Ja, wirklich. Wie hast du das gemacht? Das will ich unbedingt auch haben. Ja, du wirst es mir nicht glauben, aber du musst einfach aufhören zu rauchen. What? Starte jetzt in ein rauchfreies Leben. Alle Infos unter rauchfrei-info.de. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. BZGA. Egal, wie Sie zur Raiffeisen-Kinzigtal kommen, Hauptsache Sie kommen. Gute Biere und schöne Weine, fruchtige Säfte, regionale Mineralwässer und richtig feine Lebensmittel aus unserer grünen Theke. Raiffeisen-Kinzigtal. Grenzenlos regional. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Heute Abend, Codex ist angesagt. Ja. Maskenball. Joho. Zieh deine Maske auf und feiere hemmungsloser als je zuvor. Wer ist der eine oder die Hübsche neben dir? Eine Ballnacht voller Schick und Geheimnis. Bis um Mitternacht die Masken fallen werden. Ich würde sagen, eher später. Jede Maske oder jeder oder jede mit Maske bekommen 10 Euro Bonusverzehr bis 23.30 Uhr heute. Ja, super. Morgen Samstag. Läuft heißt die Überschrift. Codex Club in Aachen. Connection complete. Die Party läuft, Hip-Hop läuft, Techno läuft, R&B läuft, Deep House läuft, Minimal läuft, 90er läuft, House läuft, Rock läuft, Pop läuft. Das Codewort heißt läuft, nämlich rufe Codex läuft an der Kasse und du bekommst Bonusverzehr. Nämlich bis 22.30 Uhr 15 Euro, bis 23 Uhr noch 10 Euro und bis 23.30 Uhr noch 5 Euro. Morgen Samstag, genau. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in auf drei Floors läuft's morgen. Und dann gibt's noch eine andere Aktion, Doppeldecker läuft. Unter Überschrift Sonnenbrille im Club. Bestelle deinen Longdrink mit Sonnenbrille auf der Nase und du bekommst deine Bestellung verdoppelt. Ja, das ist ja so geil. Morgen Samstag im Codex. Einlass ab 18. Ja, wir feiern hier auch, ganz klar. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow. Connection complete. Schalt das Radio an, Charlie ist dran. Er legt die allerschönsten Singles auf. Oh Mann, da steh ich drauf. Er ist mein DJ-Leader. Spiel mir noch eins, gib mir den Gnadenstoß. Du machst mich atemlos, dich hör ich immer. Alle, die sich noch zugeschaltet haben, willkommen. Okay. Seid ihr gut drauf, Leute? Say yeah! Jetzt geht's erst richtig los. Here we go! Everybody in the house tonight, make some noise! Everybody in the place, say ho! Ho! Ja, genau, Love Trevor. Jetzt gehen wir richtig Gas hier. You got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. And I don't even trust myself. And baby, I could use your help. So you've got to let me know. Should I stay or should I go? Afraid of no girls. Don't you tell me to stop. You stick around and make it what you want. But no one's beyond what you can count. Famous because I'm so versatile. Style, profile, I said. It always makes me blank when I hear ooh, child. From the Hudson River out to the Nile. I brought from every fall to the very last mile. Well, if you battle me, I will profile. People always sing my style. I get no girls. But I get over the ghetto. Get the hell out of the ghetto. Get no girls. But I get over the ghetto. Get the hell. Decisions bugging me. If you don't want me, set me free. Exactly who I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Ha, ist das geil, ha? So, schau mal da auf die Mails. Christian Kern aus Freiburg. Ich möchte meine Frau Annette und die Kids Lukas und Julian grüßen. Und mich, Dankeschön. Und er möchte die Silvestersendung irgendwo herbekommen. Der hat er nämlich nicht. Ja, lieber Christian, über Mail geht es nicht. Es sind zu viele Daten. Ich mail dir kommende Woche. Das machen wir über Dropbox, ha? Vielleicht. Okay? Ja, gleich 21 Uhr am Freitagabend. Al, jetzt hast du deine Sixpack hier und das ist schon halb leer. Was ist denn los? Charlie, du wirst nie erraten, was heute im Schuhladen los war. Was deine denn? Zunge hat sich im Größenmesser eingeklemmt? Euch Zivilisten ist nie klar, was für ein schwieriges Hochpräzisionsgerät schon das ist. Schon gut, sag mir, was passiert ist. Ja, erzähl, was war? Also heute habe ich es denen bei der Arbeit gezeigt. Wie denn? Ich kämpfte, ich habe mich auf den Boden geworfen, ich habe geschrien wie ein Weib. Und schließlich habe ich gekriegt, was ich wollte. Was Leute, denn? Vor euch steht ein Mann, der $5 die Woche mehr kriegt. Yay! Und du? Komm mit auf unsere Reise in den Raum der Zeit. Come on, bring on the sound. Yeah! It's on your time. Let's get the party started. Oh Gott, ist das billig. Sing a song. DJ's on the microphone. This is the beat. Come on, come on, come on. Cinco, cinco, seis. If you're looking, baby, 5-5-6. We made some cool tunes, not just any will suffice. We didn't have ice cubes, so he bought vanilla ice. Now cruising in his Pinto, he sees homies as he pass. But if he looks twice the... Die doofe Witze-Ecke. Wir sind beim Wendler. Gibt es eine Chance, dann kämpf ich für dich. Ich geb dir mein. Und jetzt kommt gleich Oliver Kalkofe. Was wäre, wenn? Ja, danke, danke, danke. Ja, ich bin es, der Wendler. Immer mit Artikel. Der Wendler, die dumme Sau, das Arschloch. Ja, Ordnung muss sein. Ich bin ja nicht nur irgendein Wald- und Wiesenwendler, sondern der Wendler, den ihr alle genauso liebt, wie er euer Geld. Ja, that's me. 100% das Wendler. Der Geschenk Gottes an alle Menschen mit Hörsturz. Spektakulär. Und selbst wenn mich ein paar Menschen nicht mögen sollten, ich finde mich so geil, das reicht für uns alle. Das eben war übrigens mein neuer Mega-Hit Was wäre, wenn ich nicht ein so ungeheuer aufgeblasenes, unsympathisches Egomanie-Monster wäre? Was wäre, wenn mir nicht schon morgens beim eigenen Anblick im Badezimmerspiegel vor Begeisterung derart der Sack schwellen würde? Wichtige Fragen, denn ganz ehrlich, wäre ich eine Frau... Ich würde mich den ganzen Tag lang durchnageln, bis ich nur noch so breitbeinig gehen könnte, wie ich es jetzt schon tue. Also Leute, kauft meine Songs. Lieb euch. Mich. Ja. Wochenend und Sonnenschein und alle machen Schweinereien. Voll abgefahren. Hands everybody, if you got what it takes, cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the words. Looking back on when I was a little nappy headed boss. In my only worry was for Christmas, what would be my door. Sneaking out the back.

Zieh deine Maske auf und feiere hemmungslos als je zuvor. Wer ist der oder die unbekannte Hübschnitt neben dir? Eine Ballnacht voller Schick und Geheimnis. Von Crow bis Sido sind die Masken bekannt, aber auch Faschingsmax und was auch immer. Jeder mit Maske bekommt 10 Euro Bonusverzehr bis 23.30 Uhr. Genau. Ja, super, das ist ja toll. Also, Nachtschwimmer, beeilt euch, dass ihr nicht zu spät kommt. Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag, 25. läuft. Einfach nur läuft. Yeah. Mehr braucht man nicht zu sagen. Die Party läuft, Hip-Hop läuft, Techno läuft, R&B läuft, Deep House läuft, Minimal 90er läuft, House läuft, Rock läuft, Pop läuft. Das Codewort heißt läuft. Rufe läuft, beim Eintritt bezahlen und du bekommst Bonusverzehr, nämlich Codex läuft, rufst du, bis 22.30 Uhr gibt es 15 Euro, bis 23 Uhr 10 Euro. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Und bis 23.30 Uhr, halb 12, gibt es noch 5 Euro Bonus. Einfach rufen, Codex läuft. Dann gibt es eine andere Aktion. Doppeldecker läuft auch. Sonnenbrille im Club? Fragezeichen. Bestelle deinen Longdrink mit Sonnenbrille auf der Nase und du bekommst deine Bestellung verdoppelt. Wow! Hier steht keine Zeitbegrenzung, das ist vermutlich all night long. Alles klar, Party auf drei Floors läuft. Morgen Samstag im Codex, Einlass ab 18. Codex Club in Aachen. Wow! Schön, Charlie, willkommen in der Gruppe. Der alte Charlie, immer gut für eine Überraschung. Jeder kennt ihn. Ist ja fabelhaft. Jeder mag ihn. Er ist eben ein komischer Vogel. Wir haben ihn. Entzückend. Spezial. Atem los. Ah? Diesmal hier mit Faithless zusammen. Wahnsinn, Wahnsinn. Wenn jede Hilfe zu spät kommt, bla bla bla. Das zweite Martyrium beginnt. Okay, das wird jetzt wehtun. Beeil dich. Und zwar sehr. Fahr das Band ab. Fahr das Band ab. Schon sagen, heute ist Helene Fischer-Tag bei mir. Aber keiner dieser Songs ist zweimal bis jetzt gelaufen. Alles verschiedene Interpreten mit der Helene zusammen. Aber geht mal auf eine Veranstaltung, Faschingsveranstaltung. Da könnt ihr es hören. Da flippen die Leute aus. bis ein neuer Tag erwacht. Atemlos, einfach aus, deine Augen ziehen mich aus. Uhr, Freitagabend. Heute schauen wir mal in die Mails rein. Manuel, ich grüße alle meine Arbeitskollegen bei Herrenknecht. Spiel doch mal bitte Beastie Boys. Da muss ich schauen, Manuel. Von denen habe ich nämlich nicht so viel. Mal gucken. Ja, nächstes Mail. Gruß aus Hannover. Ja, was denn? Annika. Ja, sie hat sich Helene Fischer gewünscht. Das war ja vorher schon. Danke. Gruß eure Anni, schreibt sie. Danke, ja. Ja, immer freitags ab 19 Uhr. Knallhart. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Ecken zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Heute. Got money, I'll do anything for you. Got money, just tell me what you want me to. Got money, nail me up against the wall. Got money, don't want everything, he wants it all. No, you can't take it. No, you can't take it. No, you can't take that away from me. Head like a hole. we gonna do right here is go back. Weg mit der Langeweile. Ab geht's. Auf geht's. Oh. Raus mit der Antenne. Einfach nur dran. Ja, genau. Die doofe Witzecke um 21.40 Uhr. Susi erwischt Mutti beim Duschen und fragt, Mutti, was ist das zwischen deinen Beinen? Lisi sagt ganz verdattet, das ist ein Äffchen. Kommt Franzi, der Bruder von Susi, rein und sagt, ja, ja, und Bananen isst er auch. Naja, mein Freund muss ich wieder extra erklären nachher. Boris Becker und Lilly, seine Frau, haben sich wieder versöhnt nach einem Streit. Babs möchte Boris, nein, Lilly, möchte Boris eine Freude machen und lässt sich auf den rechten Hinterbacken ein B machen, tätowieren. Und auf den linken Hinterbacken auch ein B. Am Abend ist sie ganz stolz und sagt, hallo Schatz, ich habe eine Überraschung für dich. Sie bückt sich und zieht das Höschen runter. Boris guckt und meint, wer zum Teufel ist Bob? Also B-O-B, ne? Wer ist Bob? Dass das überhaupt wer gemerkt hat. Unser lieber Bobbele. Unser Bobbele. Das ist der Spaß am Freitag. Ein Mann, eine Show, eine Nacht voller Leidenschaft und zärtlicher Gefühle. Mann, das nervt doch total. Jetzt hören Sie mal zu. Ihre Sendung ist ein riesiger, dampfender Haufen Scheiße. Wo ist dein Nachteil? Ich meine, abgesehen vom Durchfall. As long as stars above you.

Eine Ballnacht voller Schick und Geheimnis. Bis dann später die Masken fallen werden. Wow! Jeder mit Maske bekommt 10 Euro Bonusverzehr heute, aber nur bis 23.30 Uhr. Das ist der Freitag im Kodex. Kodex Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag. Da heißt läuft. Ganz einfach läuft. Die Party läuft, Hip-Hop läuft, Techno läuft, R&B läuft, 90er läuft, House läuft, Rock läuft, Pop läuft. Das Codewort heißt Codex läuft. Nämlich, wenn ihr beim Eintritt zahlen Codex läuft ruft, bekommt ihr bis 22.30 Uhr 15 Euro Bonusverzehr. Und bis 23 Uhr noch 10 Euro. Und bis 23.30 Uhr noch 5 Euro. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Dann gibt's noch gleiche Aktion. Doppeldecker läuft morgen. Bestelle deinen Longdrink mit Sonnenbrille auf der Nase und du bekommst deine Bestellung verdoppelt. Longdrink, ja? Ja, super. Und es läuft die Party auf drei Floors. Morgen Samstag, 22 Uhr wie immer, ab 18, Freikarten gültig. Langs dran, ja. Jetzt geht's los. Jetzt kommt nämlich neue Deutsche Welle Spezial. Jetzt geht's los. NDW Spezial. Jetzt geht's los. Also viel Spaß. Mann, der sieht ein Mädchen und quatscht sie an. Er legt mir doch das Blech weg. gehorst, denn du bist kein Bad. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht. Das geht voran. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht. Das geht voran. Deshalb fahren auf Inseln, vergessen macht frei. Das geht voran. Ich steck mal dran. Alles wird okay. Klang, Dimensionen, so taktvoll. Lichtspiel, Impression. Das war Andreas Dorr. Meine Herren, ich habe die Zeit mitgemacht nach Trevor. Das war der Wahnsinn, die neue deutsche Wellezeit. Manchmal wünsche ich mir die zurück irgendwie. Fred vom Jupiter hieß der Song. Völlig falsch gesungen, aber egal war's. Okay, das ist ein bisschen neue deutsche Welle später. Ich habe hier so viel Material, ich könnte den ganzen Abend machen. Oh, da haben wir einen Grüß von einer Clique. Die Bio. Hier grüßt die Alisa, Anna, Elle, Simon, Holger, Casey, Raffi. Mit dem folgenden Hit, der jetzt hier kommt. Hier ist ja der Bär los. Von kosmischen Ausmaß. Friday, Dance Party, Dance Party. Radio! Action Pack, Freitagsabends, Freihaus. We'll be right back. Super, Klingande. Klingande. Off the shit. Die

Bis 23 Uhr noch 10 und bis 23.30 Uhr noch 5. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Also bis 22.30 Uhr 15 Euro. Bis 23 Uhr 10 Euro Bonusverzehr und bis 23.30 Uhr immerhin noch 5. Und dann gibt es die zweite Aktion morgen. Doppeldecker läuft auch. Läuft. Sonnenbrille im Club? Wieso nicht? Bestelle deinen Longdrink mit Sonnenbrille auf der Nase und du bekommst deine Bestellung verdoppelt. Ja, wie finde ich das? Morgen Samstag auf 3 Floors. Läuft. Einlass 22 Uhr. Läuft. Einlass ab 18. Läuft. Codex Club in Aachen. Mit Charlie 2000. Sucht mich bitte auf Facebook, Nachtschwärmer. Und gebt ein in die Suchleiste Charlie 2000. Ein Wort in Buchstaben. Oder Charlie und 2000 Zahlen / Fan. Klasse aus. Nagelt dich zurzeit jemand? Mein Mann nagelt mich. Wie bitte? I'm no Superman. I'm no Superman. Freitagabend. Das ist ja ein Albtraum. Ay caramba! Herrlich schräg und voll abgefahren. Wow, total durchgedreht. Und Gloria Gaynor. Ja, super. Die doofe Witze-Ecke. Die doofe Witze-Ecke? Mutti, kaufst du mir Kekse? Hol dir doch welche. Aber Mutti, ich hab doch keine Arme. Keine Arme, keine Kekse. Ja. Unmöglich, ja? Kommt ein Mann zum Arzt. Herr Doktor, ich habe ein Riesenproblem. Ich leide unter vorzeitigem Samenerguss. Arzt, na, da zeigen die da mal her. Und deutet ihm an, sich auszuziehen. Der Arzt nimmt ihn in die Hand und fragt, na, wo hängt's denn? Der Patient, bei Ihnen am Kragen. Das ist ja unmöglich. Da kann man wirklich schon vorzeitig reden. So, das reicht. Das ist eine Zumutung. So, aufhören. Schaltet ruhig auf einen anderen Sender. Maul halten. Alle mal herhören. Die Sendung eskaliert. Das ist der Wahnsinn. Was für ein Albtraum. Oh, cool. Ein Albtraum, ja. Das war hier ein Fest. Dies ist unsere dunkelste Stunde. Nur dein Geschwätz, so leer und dumm. Ich habe Angst, dass ich mich einen Schwurf des Schreckens. Eine Party der Panik. Wahnsinn, totaler und kompletter Wahnsinn. Aber auf den gepflegten Blondinenwitz. Aber Schuhverkäufer müssen draußen bleiben. Willst du mit mir Drogen nehmen? Da es rote Rosen regnen. Ich hab's in einer Soap gesehen. Willst du mit mir Drogen? Geht 22.37 Uhr schon. Und was geht hier? Oh, hier ist wieder. Hier geht's wieder rund. Was? Komm, schlaf mit mir. Ich will Sex. Ja, ja. Ach, Peg, wir haben es doch erst im letzten Monat getan. Ein Mann kann nicht so schnell darüber rollen und es wieder tun. Wir müssen uns dazwischen ausruhen. Was soll ich eigentlich machen? Tja, wir könnten spielen, bringen den großen bösen Wolf rüber zu der kleinen Peggy. Weißt du, du in Ekstase und ich blase. Tja, das war ich dir. Das wär's dann gewesen. Das wär's dann, ja. This is a sound of all. Party! Wanna do it right now? Radio Dröhnung. Was ist denn hier los? Ich steh drauf. Move your body to be alone. Shake your body to sing a song. DJ's on the microphone. This is the beat, come on, come on. Nachtschwärme, spezial bei Hitradio. ja wirklich total abgefahren. Ich darf um Ihr Gehör bitten. Die Schulter ist abgelassen. Der Actionfighter. Heute ist Helene Fischer Tag. Aber das ist wieder ein Spezialmix, der heute noch nicht gelaufen ist. Von der lieben Helene. Erlaubt. Stop the music! Okay,

Sonnenbrille im Club? Fragezeichen. Warum nicht? Bestelle deinen Longdrink mit Sonnenbrille auf der Nase und du bekommst deine Bestellung doppelt. 2 für 1, ja. Das läuft doch gut, oder? Außerdem auf 3 Partys, auf 3 Floors. Die Party läuft. Einlass 22 Uhr, Einlass ab 18, läuft. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Läuft. Wer fährt den heißesten Reifen? Bei wem ist ständig was los? Und wer hat immer den Durchblick? Ultra cool und furchtbar kultig. Der letzte Cowboy auf dieser Welt. Wine, women, yeah. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich. Aufreißen gut. on the block. I've been waiting for the phone to ring. I check constantly, but it was all a dream. I never thought you could be so mean. Tired of the waiting, so it's time to come clean. Meine Zeit ist bald um. Ein schönes Wochenende. Bis kommenden Freitag. Ich wollte nur ein kleines Abschlussgespräch mit meinem Schuhverkäufer halten. Aber der hat wieder den moralischen. Oh, das ist wieder furchtbar. Und was am schlimmsten ist, ich verkaufe Frauenschuhe. Ja. Das wissen wir ja auch. Explosive Minute. Das war's mit eurem Charlie 2000. Hier bei Hitradio.